Wien 2, Obere Augartenstraße 72. Vereinslokal des Hashomer HaTzair. Die jüdische Jugendbewegung Hashomer HaTzair, der junge Wächter, gegründet in Wien am Vorabend des Ersten Weltkrieges, verfolgte die Ideale einer sozialen und gerechten Gesellschaftsordnung. Ein wichtiges Ziel ihrer Aktivitäten war die Auswanderung nach Palästina. Deshalb war die Ausbildung in der Landwirtschaft ein Schwerpunkt der Bewegung. In der Zeit des Nationalsozialismus ersetzte die enge Gemeinschaft der Gruppen oft die nicht mehr vorhandene Familie und gab den Kindern Halt. Das Leben dort selbst wurde trotz der Verfolgungen und Heimsuchungen noch von Lachen, Spielen und Tanzen geprägt. Die Kinder waren zu dieser Zeit relativ frei. Dort durften sie, dort konnten sie Kinder sein. Dort fanden Kinder, die nicht selten blutig geschlagen wurden, ihr eigentliches Zuhause. Aus einem Vortrag von Dr. Martin Vogel.